Es ist Haram. 100% Haram. 100% Haram. 100%. 100%. Versucht ganz schnell da rauszukommen. Ganz schnell, ganz schnell. Versucht ganz schnell da rauszukommen. Ganz schnell. Inshallah kommt ihr raus und shootet für den Weltfrieden. Bitte, bitte für meinen Gott, das sind meine Intrigen. Mach nicht Musik, denn jeder weiß, dass Musik Arab ist. Jeder Dinge wird weggeshootet, der nicht im Clan ist. Ich hab so viele Sachen gesehen, Haram. Das zu sehen, Kinder gehen aus dem Haus, versammt sie gehen aus dem Haus. Oh nein, ich sag dir eins, bist du gay, so wie Juicy? Kann es passieren, dass du ein Headshot bekommst mit der Uzi? Ja, weil das alles Haram ist, seid ihr alle wahnsinnig? Glaub mir, ich hab recht, oder glaub mir, ich hab recht. Ich hab so viel schlimme Sachen gesehen, fuck, ich raste aus. Muslimische Mädchen gehen aus dem Haus raus. Ich bin ein Dschihad, so wie Flair. Ich bin ein Dschihad, so wie Flair. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, du gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, du gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, du gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, du gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Es ist 100% Haram, wenn nicht sogar 101%. Ihr wollt die Welt retten, aber wurdet von der Musik abgelenkt. Ihr wurdet abgelenkt. Wenn ihr werdet stirben, seid ihr weg vom Fenster. Ich shoote für den Frieden wie ein echter Gangster. Wenn ihr werdet stirben, seid ihr weg vom Fenster. Ich shoote für den Frieden wie ein echter Gangster. Blacke, blacke, blacke. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, gib mir keinen Blauf. Musik ist Arab. Wacht auf, Musik ist Arab. Ey, gib mir keinen Blauf.